Wade Fraser muss erkennen, dass sich diejenigen, denen er am meisten vertraut hat, gegen ihn wenden. Während sie weiter flussabtrieben, stand Ned Russell gedankenverloren am Rand des Floßes und starrte in die Ferne. »Wonach halten Sie Ausschau?«, fragte ihn Morley. Russell deutete zum Ufer hinüber. »Da, ich sehe einen.« Er wandte sich Maggie zu. »Das ist doch einer, oder?« »Ja«, erwiderte sie. »Der große Tench. Oder ein Exemplar, das beinahe so groß ist wie das, was wir kennen.« »Welche Fragen habt ihr ihnen gestellt?« Erstaunt sah ihn Maggie an. »Wir haben ihnen keine Fragen gestellt. Wie sollen wir uns mit ihnen verständigen? Sie haben doch keine Sprache und keine Sprechorgane. Jedenfalls haben wir keine gefunden.« »Was ist mit Telepathie?« »Sie sind keine Telepathen«, meldete sich Fraser. »Wir im Übrigen auch nicht. Diese Tencher können nichts außer duplizieren. Und die Duplikate zerbröckeln nach ein paar Tagen.« »Es ist aber möglich, sich mit ihnen zu verständigen«, sagte Russell. »Bringen wir das Floß ans Ufer. Ich will den Tench befragen.« Er sprang ins Wasser. »Los, helft mir!« Die Entschlossenheit in seiner Stimme schien die anderen zu überzeugen. Einer nach dem anderen glitten sie ins Wasser, bis nur noch Betty Joes stiller Körper auf dem Floß lag. Sie brachten es in wenigen Minuten an das grasbewachsene Ufer. Dann näherten sie sich dem Würfel aus gelatineähnlicher Masse, auf dessen Oberfläche das Sonnenlicht in vielen bunten Farben glitzerte, als sei es darin gefangen, und dessen Inneres sanft leuchtete. »Der Tench ist viel größer, als ich ihn mir vorgestellt habe«, dachte Morley. »Und er sieht so zeitlos aus. Wie lange diese Wesen wohl leben?« »Man legt ihm etwas hin«, erklärte Fuck, »und aus einem Teil seiner Körpermasse bildet sich dann das Duplikat. Hier, ich zeige es euch.« Er nahm seine nasse Armbanduhr ab und warf sie vor dem Tench auf den Boden. »Duplizier das, du Pudding!« Die Gelatine wellte sich und ein Klumpen floss heraus, der sich neben die Uhr legte. Der Klumpen nahm eine silbrig-metallische Färbung an. Und auch seine Form veränderte sich. Das Duplikat sah nun genauso aus wie die Originaluhr. Oder beinahe, wie Morley feststellte. Die neue Uhr glänzte nicht so. Ihre Oberfläche wirkte irgendwie stumpf. Aber im Wesentlichen war der Kopiervorgang erfolgreich verlaufen. Russell setzte sich ins Gras und durchsuchte seine Taschen. »Ich brauche ein Stück trockenes Papier.« »Oh, ich habe in meiner Handtasche noch einen Notizblock. Der ist nicht nass geworden, glaube ich«, sagte Maggie. Sie kramte in der Tasche und gab ihm dann den kleinen Block. »Brauchen Sie auch einen Stift?« »Nein, ich habe einen Kugelschreiber.« Russell schrieb etwas auf das oberste Blatt. »Also gut. Ich stelle ihm jetzt einige Fragen.« Er riss das Blatt ab und las vor, was er notiert hatte. »Wie viele von uns werden auf Delmark O sterben?« Dann faltete er das Papier und legte es vor den Tench, neben die beiden Armbanduhren. Wieder wuchs ein Gelatineklumpen heraus, fiel ab und blieb reglos neben dem Zettel von Russell liegen. »Wird er nicht lediglich das Blatt duplizieren?«, fragte Morley. »Ich weiß es nicht«, erwiderte Russell. »Warten wir es ab.« Kurz darauf lagen zwei Zettel vor dem Tench. Russell wartete einen Augenblick, bis die Duplikation abgeschlossen war. Dann hob er die beiden Blätter auf, entfaltete sie und sah sie sich lange an. »Hat er geantwortet?«, fragte Morley schließlich. »Oder hat er nur die Frage wiederholt?« »Er hat geantwortet.« Die Antwort war kurz und entsetzlich eindeutig. »Du wirst hinausgehen in dein Land und du wirst dein Volk nicht mehr sehen.« Morley knüllte den Zettel zusammen. »Fragen Sie ihn, wer unser Feind ist.« »Okay.« Russell schrieb die Frage auf und legte sie dem Tench vor. »Die Frage aller Fragen, nicht wahr?« Der Tench produzierte einen weiteren Antwortzettel und Russell las mit gerunzelter Stirn vor. »Einflussreiche Kreise.« »Das hilft uns nicht viel weiter«, sagte Maggie. »Offensichtlich weiß er auch nicht mehr«, erwiderte Russell. Morley ließ nicht locker. »Fragen Sie ihn, was wir tun sollen.« Russell notierte die Frage und legte das Blatt auf den Boden. als das Duplikat fertig war, sagte er beinahe entschuldigend, »Es ist eine ziemlich lange Antwort.« »Gut«, murmelte Fraser, »wenn man die Frage bedenkt.« Russell las. »Es sind geheime Kräfte am Werk, die jene zusammenführen, die zusammengehören. Wir müssen diesen Kräften nachgeben, dann werden wir keine Fehler machen.« Er überlegte kurz. »Ich glaube, wir hätten uns nicht trennen sollen. Es war ein Fehler, die Siedlung zu verlassen. Wären wir dort geblieben, wäre Miss Byrne noch am Leben. Nun zumindest von jetzt an dürfen wir einander nicht aus den Augen...« Er brach ab. Der Tench produzierte einen zweiten Gelatineklumpen, der sich wie zuvor zu einem gefalteten Papier formte. Russell hob es auf und las, was darauf stand. »Das ist an Sie gerichtet«, sagte er dann und gab das Blatt an Morley weiter. Oft verspürt ein Mensch den Drang, sich mit anderen zusammenzuschließen. Doch die Individuen um ihn herum haben bereits eine Gruppe gebildet, sodass er isoliert bleibt. Er sollte sich dann mit einer Person verbünden, die dem Mittelpunkt der Gruppe näher steht und ihm so die Aufnahme in den geschlossenen Kreis vermitteln kann. Morley zerknüllte das Blatt und ließ es fallen. »Damit ist wohl Belsen nur gemeint. Der Mann, der dem Mittelpunkt der Gruppe näher steht.« »Es stimmt«, dachte er. »Ich bin tatsächlich ein Außenseiter, isoliert. Aber in gewissem Sinn sind wir das alle. Auch Belsen nur.« »Vielleicht bin ja ich gemeint«, sagte Russell. »Nein, es ist Glenn Belsen nur.« »Ich habe auch eine Frage.« Hektisch griff Fraser nach Stift und Block und schrieb etwas auf. »Wer oder was ist der Mann, der sich Ned Russell nennt?« Er riss das Blatt ab und legte es auf den Boden. Als die Antwort fertig war, hob Russell den Zettel blitzschnell auf, studierte ihn und gab ihn dann Morley. »Lesen Sie es vor.« »Jeder Schritt«, las Morley, »ob vorwärts oder zurück, führt in die Gefahr. Ein Entkommen ist unmöglich. Die Gefahr entsteht, weil einer zu ehrgeizig ist.« »Sinnloses Gewäsch«, knurrte Thug. »Keineswegs«, widersprach Fraser. »Der Tench teilt uns mit, dass Russell eine Situation erzeugt, in der jeder Zug in die Niederlage führt. Die Gefahr ist überall. Wir können nicht entkommen. Und die Ursache dafür ist Russells Ehrgeiz.« Er bedachte Russell mit einem kühlen Blick. »Was wollen Sie eigentlich? Warum bringen Sie uns bewusst in Gefahr?« »Auf dem Zettel steht nicht, dass ich euch in Gefahr bringe«, erwiderte Russell ungerührt, »sondern dass Gefahr vorhanden ist.« »Und die Sache mit dem Ehrgeiz? Damit sind doch eindeutig Sie gemeint.« »Mein einziger Ehrgeiz ist es, ein guter Ökonom zu sein. Darum habe ich mich ja auch um eine andere Stelle bemüht.« »Also gut«, sagte Fraser. »Was wir von dem Tench erfahren haben, ist zwar nicht viel, aber einiges wissen wir jetzt doch. Erstens, wir werden alle hier zu Tode kommen.« Er verzog den Mund zu einer bitteren Grimasse. »Zweitens, unser Feind sind einflussreiche Kreise. Wir müssen eng zusammenbleiben, sonst erwischen sie uns einen nach dem anderen. Und wir sind in Gefahr, bedroht von allen Seiten. Nichts, was wir tun, kann daran etwas ändern. Und Russells Ehrgeiz ist die Ursache dieser Gefahr.« Er wandte sich Morley zu. »Haben Sie bemerkt, wie er sich zum Anführer unserer kleinen Gruppe aufgeschwungen hat? Scheint ganz natürlich für ihn zu sein.« »Das stimmt«, ließ sich Russell vernehmen. »Also hat der Tench recht?« Russell nickte. »Ich glaube ja. Aber irgendjemand muss schließlich das Kommando führen.« »Werden Sie Glenn Belsen nur als Leiter der Kolonie anerkennen, wenn wir zurückkommen?« fragte Morley. »Ja, wenn er die nötigen Fähigkeiten dazu besitzt.« »Wir haben Glenn Belsen nur gewählt«, sagte Fraser. »Er ist unser Anführer, ob es Ihnen passt oder nicht.« »Aber ich hatte bei dieser Wahl keine Stimme.« Russell lächelte. »Also muss ich mich an die Entscheidung nicht gebunden fühlen.« Nun griff Maggie nach Block und Stift. »Ich möchte auch eine Frage stellen. Warum leben wir?« Sie schrieb die Frage auf und legte den Zettel dem Tench vor. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. »Um sich des vollendetsten Besitzes und der höchsten Kraft bewusst zu werden.« »Wie kryptisch«, bemerkte Fraser. »Vollendeter Besitz, höchste Kraft. Interessant. Ist es das, worum es im Leben geht?« »Noch eine Frage«, Gibt es einen Gott? Maggie schrieb, legte das Blatt auf den Boden und alle warteten gespannt. Die Antwort lautete: Ihr würdet mir nicht glauben. Mein Gott, rief Thug plötzlich. Das Floß brennt. Sie fuhren herum und sahen die Flammen hochschlagen und den Rauch aufsteigen, hörten das Knacken der Holzstämme. Sie rannten zum Ufer zurück, aber zu spät, wie Morley erkannte. Wieder zu spät.